Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorber. Kapitel 81. Die Patriarchen bei den Kindern des Abends. 3. Mai 1841. Als die Rede nun beendet und der letzte Wunsch von Adam ausgesprochen, vom Adam gesegnet und von mir dem Henoch nebenbei noch angezeigt war, da verneigte sich alsbald der Henoch vor den Vätern, desgleichen dem Henoch nachfolgend auch der Asmael von seinem Träger aus. Alsdann eilten die beiden zu den Kindern des Abends und verkündigten dort mit lauter Stimme die Anwesenheit des ihrer harrenden Erzvaters Adam an der Grenze des abendlichen Gebietes. Als die Kinder solches vernommen hatten, da rauften sie sich alsbald zusammen, nahmen allerlei Früchte und andere Esswaren mit sich und eilten dann ehrfurchtsvoll mit Henoch und Asmael hin zum Erzvater Adam. Als sie in starker Anzahl in die Nähe des Adam gelangten, fielen sie auf ihre Angesichter und getrauten sich nicht eher aufzustehen, als bis ihnen vom Adam durch Kenan zum wiederholten Male angedeutet wurde, dass sie sich endlich aus ihrer übertriebenen Ehrfurcht vor den Vätern erheben sollten und empfangen den Segen vom Adam zur Rechtfertigung ihrer Gegenwart, um dann mit den geöffnetesten Ohren das heilige Wort der Einladung zum Opfer und Brandfeste am morgigen heiligen Sabbate zu vernehmen. Nun erst erhoben sie sich voll Furcht und Angst und gebärdeten sich, als wenn ihr Gewissen so manches Nagewürmchen in sich verschlösse, welches unter der Sonne freiem Lichte nicht gar wohl fortzukommen vermöchte. Adam nahm solche Erscheinung etwas Wunder, auch Seth und die übrigen Kinder bis auf Henoch und Asmael konnten sich dieser rätselhafte Erscheinung nicht gar wohl auseinandersetzen und verstummten endlich selbst in ihren Mutmaßungen. Adam aber erhob sich alsbald und beschied den Henoch und Asmael zu sich und fragte natürlich vorzugsweise den Henoch, aber auch der Asmael hatte hier die gegebene Freiheit zu antworten. Henoch, was soll denn das mit diesen Kindern? Sie kommen mir vor, als wären ihre Herzen mitnichten frei, sondern gedrückt und gebunden mit allerlei Unding. O lieber Henoch, auch du, treu fester Asmael, saget und erforsche zum wenigsten in euch, was es mit dieser Erscheinung für eine Bewandtnis haben mag. Ich meines Teiles behaupte, dass hier ein arger Same unter dem Weizen ist, und wenn es also ist, so dürfen wir nicht eher von der Stelle, als bis das reine Korn wieder aus der Spreu und dem Unkraute gefunden und dann in unserer väterlichen Liebesstrenge wohl verwahrt werden. Mir kommt es auch gar so sonderbar vor, dass das Tier diesen Kindern beständig den Steiß zuwendet und sie auch nicht einmal eines Blickes würdigt, während es doch die Kinder des Mittag mit weit geöffneten Augen fürchterlich lebhaft anglotzte. Lieber Henoch, mache, dass wir so bald als möglich ins Klare und dadurch auch wieder in die erwünschte Ordnung kommen. Amen. Henoch aber erhob sich und sprach, höre Adam, und höret alle, ihr Väter, diese Kinder sind durch eine zu große Demütigung von unserer Seite gänzlich mutlos geworden. Diese Demütigung hat ihnen die Liebe zu uns geraubt und erfüllte dafür ihre Herzen mit knechtischer Furcht. Wir sind ihnen nun kein Gegenstand der Liebe und kindlichen Hochachtung, sondern ein Gegenstand des Schreckens und heimlicher Verachtung sind wir ihnen geworden. Wenn die große Furcht vor unserer inneren Geisteskraft und Macht aus der Liebe des Herrn sie nicht abhielte, wahrlich, sie vermöchten mit uns allen dasselbe zu tun, was Kains Eigenliebe mit Abel tat. O Vater Adam, siehe, und darin liegt sie begraben und wohl geborgen, diese so sonderbare Erscheinung, an welcher niemand, denn wir selbst, die allermeiste Schuld vor ihnen und vor dem Herrn tragen. Daher ist es nun freilich an uns, diesen Fehler wieder gut zu machen. Das Tier aber nahm deswegen eine solche Stellung ein, um uns dadurch anzudeuten, dass die Schuld in unserer Mitte wohnt, darum es auch uns ansieht und den Steiß gegen die Kinder hält, und es zeigt uns dadurch an, dass sie von uns verunreinigt worden sind. Ihr fraget mich im Herzen, wann und wie verunreinigten wir denn diese Kinder? Und sollte es geschehen sein ohne unser eigentliches Wollen, wie wird dieser Fehler wohl wieder gut zu machen sein? O Väter, die erste Fragehälfte, wie und wann sie verunreinigt worden sind, ist überleicht zu beantworten, aber desto schwerer die zweite. O Vater Adam, siehe, darin liegt es, dass du durch deine frühere zu ängstlich strenge Gerechtigkeit aus viel mehr Furcht denn Liebe vor und zum Herrn solche Unterschiede zwischen den Kindern gemacht hast und hast die einen verurteilt gen Morgen, die da überglücklich sind, und hast die anderen verurteilt gen Mittag, auf dass sie sich stets minder denken sollen, denn die Lieblinge des Morgens, und hast diese verurteilt gen Abend, weil sie dir trägen Geistes vorgekommen sind, da sie sich öfter am Morgen vom Schlafe übermannen ließen, und hast endlich gar hart die letzten verurteilt gen Mitternacht darum, dass sie in manchen äußeren Gebräuchen nicht wollten deiner Meinung sein. O siehe, lieber Vater Adam, wärest du damals schon von der Liebe des ewigen heiligen Vaters also wie jetzt belebt gewesen, sicher wären deine Urteile ganz anders ausgefallen. Allein die nackte Gerechtigkeit, wenn auch von allen Strahlen der Weisheit umflossen, ist drückend und hart, wenn aus ihrem Hintergrunde, sollte er auch etwas verborgen sein, nicht ein leiser Liebesstrahl wohltuend durchweht, all die 7 mal 10 aus der Höhe wasserspritzenden Steinspitzen der fruchtlosen Weisheit. Siehe, gleich wie das aus der Höhe schwerfallende Wasser das Gras nicht belebt, sondern nur zerstört und tötet und unter seiner harten Traufe nichts denn harte, ausgewaschene Steine finden lässt, eben also ist auch die nackte Gerechtigkeit fallend aus der unermesslichen Höhe der Weisheit. Sie tötet und vernichtet das innere Leben, und ist das Leben einmal ähnlich geworden einem toten ausgewaschenen Steine unter der harten Wassertraufe, so wird es sehr schwer werden, aus einem solchen Steine irgendein lebendiges Pflänzchen zu ziehen. Denn der schwere, anhaltende Druck der Gerechtigkeits- und Weisheitswassers hat das früher sanfte und lockere Erdreich zum harten Steine gemacht und dann den totgemachten Stein hohl gewaschen. Was soll nun aus dem Steine werden? Wahrlich, bevor er nicht durch ein übermäßiges Liebesfeuer wieder zur lockeren Erde umgewandelt wird, wird auf ihm jeder gesäte Same verdorren und endlich gänzlich ersterben. Es ist aber über Steine nicht gut wandeln und über Steine springen gefährlich. Wer auf einen Stein fällt, der fällt hart und zerschellt sich, auf wen aber ein Stein fällt, den zermalt er. Daher auch ist die zweite Hälfte der Frage schwer zu beantworten. Ich für mich bin der Meinung, wenn diese Steinkinder und Brüder und Schwestern auf dem Wege der allmächtigen Liebe nicht zu sänften und zu lockern sind, so wird eine noch größere Wassermenge selbst der weisesten Gerechtigkeit gar wenig mehr vermögen. Lernen wir aber von unserem ewig heiligen, liebevollsten Vater selbst, wie er alle seine lebenden Wesen lenkt. Die Vögel des Himmels, groß und klein, sind nicht gebannt, weder an den Morgen noch den Abend, noch Mittag und Mitternacht. Die Tiere der Wälder durchstreifen dieselben nach allen Richtungen. Selbst die Fische im Wasser und all das Gewürm haben keine Wände gezogen zur Hemmung ihrer Bewegung und Wohnung. Der Herr hat uns sogar kein Gebot gegeben, den Kindern keins zu fluchen. Warum tun wir denn solches an unseren Kindern, Brüdern und Schwestern und bannen sie in Gegenden, auf dass sie unfrei sind und zu Steinen werden? O Vater, löse die nutzlosen Bande der Gerechtigkeit und Strenge und verbinde sie mit dem allmächtigen Bande der heiligen Liebe. So wird dann die Weisheit aus der Liebe ihnen zu einem freien Wegweiser werden, und sie alle werden sich dann gar bald von diesen neuen Strahlen erleuchtet als Kinder ein und desselben heiligen Vaters erkennen und werden frohlockend sich selbst an dein Vaterherz schmiegen und dich mit von aller Liebe erglühten Armen umfassen und dich einen lieben Vater nennen. O Väter, in einem Tautropfen Liebe liegt mehr Kraft und heilige Macht, denn in einer Welt voll weisester Gerechtigkeit, wenn diese nicht die Liebe zum Grunde hat. Daher lasset nun mächtige Winde der Liebe wehen, auf dass diese starren Eisklumpen auftauen mögen, um wieder zu befruchteten Tautröpfchen zu werden. Und lasset die Steine selbst vom mächtigen Feuer der Liebe zerlockern, damit unser Same nicht vergebens in ihre Furchen gelegt werden möge. Amen. Ende dieses Kapitels.